Leben und Tod, yeah. Wir leben den Tod oder schlucken Pillen gegen die Not. Gut, wir nehmen das Brot, yeah. Aber statt es zu teilen, essen wir es allein, gehen aufs Boot und segeln nicht weg, halten uns bloß über Wasser, weil die Welt nur für Lügner Platz hat und wart ab. Keiner kann dir sagen, was du suchst, außer du selbst. Hör auf diese Stimme oder du fällst. Und ich such noch immer, schau die Zeit, tick, tick, tick, boom. Noch immer, du bist klug, doch immer, wenn du endlich zum Glück sagst, schick dir dieses Gefängnis im Rückschlag. Schau, du hast Träume, ein Album und Gold, aber wirst am Release-Date vom Bus überrollt. Es ist so, wie ich sag, yeah. So, wie ich sag, yeah. So, wie ich sag, yeah. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach was aus meiner Zeit. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach was aus meiner Zeit. Es geht nicht um Glück oder Pech, schau, es geht nicht zurück, echt. Passt auf, wenn ihr von Glück sprecht. Denn der Mann, der hier am Grab steht, hat Glück wegen jedem Tag, den er lebt. Doch seine Schuld ist für ihn unbezahlbar. Seine Frau ist tot und er war der Fahrer beim Unfall. Guck, er musste ackern bis zum Umfallen, weil er seiner Frau ein Leben bieten wollte um ein Haar. Real Life Kid, jeder guckt nur bei allem, dass er viel Zeit kriegt. Es ist nie ein Schnitt, es ist nie ein Strick. Es ist der Wille zu leben oder nicht, kein Witz. Weiß nicht, ob es Sinn macht. Es ist 5 Uhr nachts und ich bin wach. Und ich weiß nicht wie weit, doch ich schreib und es reicht. Ein Sprung und es ist alles vorbei, yeah. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach was aus meiner Zeit. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach was aus meiner Zeit. Ihr wolltet Jesus von Nazareth, jetzt ist Satan weg, der den Sack abdeckt. Heute bist du Junior Chef, morgen ist alles egal, weil man den Tumor entdeckt. Am besten ist dich nachzudenken, keinen Tag zu denken, denn es kann so enden. Und nur wenn du stark bist, kommst du damit klar. Dein Leben ist ein 20 wert, mehr oder weniger. Heute drückst du mehr Age als dir lieb ist. Und morgen sagt der Bluttest, AIDS und Hepatitis. Verzieh dich, alles was du willst und was du kriegst ist irgendein Effekt, der die Antwort auf den Trieb ist. Sie liebt dich, doch will sich nicht mit einer Flasche teilen. Doch ohne Jackie wird das Ganze nicht zu machen sein. Schau mich nicht an, ich kenn keinen Ausweg. Denn mein Leben ist nicht groß auf dem Laufsteg. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach was aus meiner Zeit. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach was aus meiner Zeit. Schlag den Kragen hoch, Homie, es wird kalt. Heute lebst du, morgen bist du tot, weil ich nicht weiß, ob ich morgen schon sterb. Steh ich auf und mach